müssen lernen, dass Egoismus und Liebe nichts gemein haben. Dass wenn ich frei bin und eine Toleranz entwickeln kann, andere Menschen gegenüber und jeder Wesenheit, dass ich alles achte in meinem Leben, dann habe ich einen Teil dieser Liebe verstanden. Was sagt dein Herz? Liebe ist nicht die Gier nach mehr und die Angst zu verlieren. Was sagt dein Herz? Liebe ist frei von jeder Individualität. Was sagt dein Herz? Liebe ist ein höheres, göttliches Prinzip. Was sagt dein Herz? Jedes Wesen ist gehalten in dieser Schwingung. Die Erfahrung belehrt dich und du wehrst dich gegen die Gefühle, doch du weißt, es erschwert sich. Und mal ehrlich, Blockade ist ne Lösung, aber irgendwann dreht sich der ganze Spieß einfach bös. Und man trifft sich und sagt, wenn die Zeit kommt, ich mag dich. Doch ob aus wenig mehr werden kann, ist fraglich. Ich will mich nähern, du willst dich nähern. Es entwickelt sich an etwas, aber nicht mehr. Es wird für mich schwer, jenes zu erkennen, ob man wichtig für dich ist und erst beim Namen nennt. Erfahrung ist nicht schlecht, aber schlecht wird es dann, denn das Neue nimmst du schlicht weg, anders in die Hand. Oh, man wird gespannt, wann die Mauer endlich fällt, ob das eine Gefühl dem anderen standhält. Aber was mir nicht gefällt, du stehst dir im Weg. Was sagt dein Herz, wenn du hörst, wie es schlägt? Was sagt dein Herz, wenn du hörst, wie es schlägt? Und was macht dein Herz, wenn du neben mir entschlägst? Sagtest du dir, was in der Luft liegt? Hinterfrag nicht so viel, bitte sag, was du fühlst. Was sagt dein Herz, wenn du hörst, wie es schlägt? Und was macht dein Herz, wenn du neben mir entschlägst? Sagtest du dir, was in der Luft liegt? Hinterfrag nicht so viel, bitte sag, was du fühlst. Ja, du hast schon viel durchgemacht, nachgedacht und du stellst es in Frage, Mann, was hab ich nur gemacht? Die Momente, die so schön waren, schienen nun vergessen. Auf einmal wird dir klar, du hast es in dich reingefressen. Ob das Wunderschöne wirklich so schön wie gedacht war, scheint unantastbar. Ja, unfassbar, was es alles gibt. Und zack, bist du verliebt. Doch weil du es aus Erfahrung weißt, was danach geschieht, bist du gleich am Blockieren, dich am Manipulieren. Aber sag mir, mein Schatz, wieso machst du das mit dir? Lass es doch passieren, denn du hast nichts zu verlieren. Ja, ich weiß, in deinem Gehirn sind Gedanken, die regieren. Warum muss dein Herz denn auf Standby sein? Das Leben ist so kurz, dass man Schmerz einteilt. Du schränkst die Gefühle ein, schenkst dir die Sicherheit. Was ist denn schon sicher? Hör mal hin, wie dein Herz schreit. Was sagt dein Herz, wenn du hörst, wie es schlägt? Und was macht dein Herz, wenn du neben mir entschlägst? Sagtest du dir, was in der Luft liegt? Hinterfrag nicht so viel, bitte sag, was du fühlst. Was sagt dein Herz, wenn du hörst, wie es schlägt? Und was macht dein Herz, wenn du neben mir entschlägst? Sagtest du dir, was in der Luft liegt? Hinterfrag nicht so viel, bitte sag, was du fühlst.